Ich war wirklich recht wütend nach dem Film, weil der Film mit der Hauptfigur genauso verfährt, wie die Männer mit Colette Ende des 19. Jahrhunderts verfahren sind. Man nimmt sie gar nicht ernst als Schriftstellerin. Wir erfahren nicht, was sie inspiriert, wie sie schreibt, was das für Geschichten sind. Dieser ganze beißende Gesellschaftshumor, den sie ja geprägt hat über Jahre hinweg. 80 Romane hat sie geschrieben, die erste Frau, für die Frankreich ein Staatsbegräbnis organisiert hat. Das erfahren wir hier alles nicht. Das interessiert diesen Film nicht. Sie ist hier eine reine triebgesteuerte junge Frau, die entweder mit Frauen oder mit Männern schläft. Und man fragt sich, woher nimmt sie überhaupt die Zeit, einen Roman zu schreiben? Ich fand das schon ärgerlich, weil dieser Film möchte emanzipatorisch daherkommen in einer starken jungen Frauenfigur. Am Ende interessiert ihn das gar nicht.